dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, unsere Schwester aus unserer Mitte abzuberufen. Auch wenn wir nicht wissen, wann wir gerufen werden, können wir doch getrost sein. Es denkt er sicher, dass ich bete. Dass der Herr der Zeit über uns wacht und uns aufnimmt, wann immer wir kommen. Mama, du kannst dich auf mich verlassen. Auch wenn wir nicht wissen, ich weiß, was ich zu tun habe. Wir werden die Handflächen da oben bei den Engeln noch heiß werden. Und wenn wir denn fallen und stürzen, so können wir doch... Mein Blumenstrauß. Wie ein Bund Suppengrün, das zu lange gekocht worden ist. Nur ein Staubkorn im Meer der Zeit. Typisch. Flüchtig sind wir, ein Hauch im Wind. Die Zeremonie hier genauso missglückt wie Mamas ganzes Leben. Wir wollen an diesem 23. Dezember, an diesem scheußlichen Regentag für unsere Schwester beten. Nichts als Niederlagen und hinterhältiges Unglück. Herr, du bist unsere Zuflucht. Im Grunde ist das hier passend. War nicht anders zu erwarten. Weine nicht. Mach, was du willst, aber steh bei meiner Beerdigung nicht heulend am Grab. Tränen haben noch nie geholfen. Glaube mir. Ich habe Sintfluten geweint im Laufe meines Lebens. Jedes Wort ist mir wie eingebrannt. Die Frau mit dem Muttermal. Hörspiel von Tanja Schmidt und Rainer Klute. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Horkan Nesser. Handle, meine Tochter. Tu etwas richtig Großartiges, damit ich dir von da oben im Himmel applaudieren kann. Und wie eine Nachtwache. Wie sie mich dabei angeschaut hat. In ihren Augen habe ich gesehen. Lehre uns bedenken, Herr, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gib unserer verstorbenen Schwester die ewige Ruhe. Eine halbe Stunde später war sie tot. Amen. Dezember. Einen Tag vor Heiligabend. Mamas Beerdigung. Kein Schnee mehr. Dafür peitschender Regen vom Meer herüber, der bis auf die Knochen ging. Und unaufhörlich Mamas Worte im Kopf. Zur Beerdigung meiner Mutter ist nur ein einziger Mensch gekommen. Das war ich. Aber bald werden hoffentlich mehr Menschen trauern. Richard Malik, ja bitte. Let's take the phone off the hook. Hallo? Turn the lights way down low. Hallo, wer ist denn da? Was soll das denn? Schon zum zweiten Mal heute. 14. Januar. Das neue Zimmer bezogen. Neues Aussehen und neuer Name. Neue Stadt. Und ein Vorhaben, das ich vor einem halben Jahr als die Geschichte eines Wahnsinnigen oder als schlechten Scherz aufgefasst hätte. Aber seit Mamas Tod... Genau genommen seit ihrem Bericht ist plötzlich vieles einfacher geworden. Und deutlich. Und klar. Zum ersten Mal in meinem trüben Leben, ich bin stärker geworden. Waldväterin. Guten Morgen, Hauptkommissar. Verdammt, Reinhard. Warum rufst du mich um 5:30 Uhr morgens an meinem freien Samstag an? Bist du verrückt geworden? Es ist 8 und wenn man keine Anrufe haben möchte und auch keinen Anrufbeantworter benutzen will, dann muss man eben das Telefon rausziehen. Falls der Hauptkommissar zuhört, kann ich ihm erklären, warum... Halt's Maul, komm lieber zur Sache. Bitte. Leiche in der Löwenzallee, Mord, dass es nur so stinkt. Ein gewisser Richard Malik. Lagebesprechung um 3. Um drei. Ich brauche 20 Minuten zum Präsidium. Du hättest mich um 12 anrufen können. Ich war die halbe Nacht dort und wollte mich jetzt ein bisschen hinlegen. Komm gerade von da. Wer ist am Tatort? Ich habe Münster und Moreno hingeschickt. Die Spurensicherung dürfte in etwa einer Stunde fertig sein. Ich glaube, das ist eine ziemlich knifflige Geschichte. Deshalb habe ich angerufen. Löwensallee 14 ist die Adresse, falls du doch noch deine Meinung ändern solltest. Komm. 18. Januar. Anfangs war ich mir gar nicht klar darüber. Erst nach und nach wurde es mir bewusst, welche Motive eine Rolle gespielt haben. War es Mamas Beschluss? Oder mein eigener? Nicht, dass das eine größere Bedeutung hätte, aber es könnte interessant sein, darüber nachzudenken. Über den Ursprung, die Verantwortung und so. Über Rache und die Wichtigkeit, Dinge zurechtzurücken. Die 20.000 Gulden, die Mama versteckt hatte, sind zweifellos eine große Hilfe. Ob ich auch ohne sie zu der Waffe gekommen wäre? Mehr als wahrscheinlich. Meine Liste ist in jeder Hinsicht komplett. Jeder Name ist festgehalten. Was sind die Fakten? Jeder Schritt durchdacht. 6:56 in der letzten Nacht kam eine Meldung, dass in der Löwensallee 14 eine Leiche gefunden wurde. Der Rettungsdienst war von der Hausbesitzerin Ilse Malik gerufen worden. Sie war völlig verwirrt, hatte unterlassen, die Polizei anzurufen, obwohl ihr Mann tot war. Erschossen mit 4 Schüssen, 2 in die Brust, 2 in den Unterleib. In den Unterleib? Naja, in den Schwanz, wenn dir das lieber ist. Frau Malik war so gegen Mitternacht nach Hause gekommen und hatte ihren Mann im Flur liegend gefunden, direkt hinter der Haustür. Was wissen wir über die Waffe, Moreno? Eine Behringer 75. Alle Kugeln sind sichergestellt worden. Vermutlich ist ein Schalldämpfer benutzt worden. Niemand hat etwas gehört. Das Opfer ist 52 Jahre alt. Richard Malik, Teilhaber einer Firma, die die Ausstattung von Großküchen und Restaurants besorgt. Nicht vorbestraft, keine dunklen Geschäfte. Soweit uns bekannt. Danke, Münster. Tja, das ist wohl im Großen und Ganzen alles. Was ist mit den Nachbarn? Niemand hat etwas bemerkt. Die Villa liegt ziemlich geschützt. Das klingt ja, als hätte jemand einfach an der Tür geklingelt und Malik erschossen, als er geöffnet hat. Es gibt keinerlei Spuren von Gewalteinwirkung. Malik war alleine zu Hause. Er hat bei einem Whisky-Kreuzworträtsel gelöst, während seine Frau im Theater war. Und nach der Tat hat der Mörder wohl einfach wieder die Haustür hinter sich zugezogen und ist gegangen. Ganz einfach, wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet. 29. Januar. Wer zum Teufel hat das getan? Die Befriedigung ist größer, als ich erwartet habe. Es ist im Körper zu spüren. Eine souveräne Ruhe. Mit dem gleichzeitigen Gefühl, high zu sein. Wie ein Orgasmus, der sehr langsam endet und angenehm ausebbt. Während ich, lässig, auf die nächste Tat warte. Und die übernächste. Diese Menschen zu töten. Einen Punkt hinter alles zu setzen, endlich. Die Zeitungen sind voll von meinem ersten Einsatz. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Aufmerksamkeit gibt. Ich habe überlegt, mich in ein Café zu setzen, um dort fernzusehen. Aber es ist mir zu privat, diese Geschichte. Es ist eine Geschichte zwischen Mama und mir. Ich, meine Mutter und die Namen auf der Liste. Ja, Maßleitner? Hallo? Erkennst du die Melodie wieder? Ist das ein Quiz? Wenn Sie glauben, Sie können mich mit solchem Quatsch aus der Fassung bringen, dann möchte ich Ihnen nur sagen, da irren Sie sich aber gewaltig! Abschaum. Was zum Teufel soll nur aus dieser Gesellschaft werden? Also kein Zweifel. Kaum. Die gleiche Munition. Die Techniker sind sich zu 99% sicher, dass es sich auch um dieselbe Waffe handelt. 2 Schüsse in die Brust, 2 in den Unterleib. Es war wohl derselbe Täter. In den Zeitungen hat nichts von den Unterleibsschüssen gestanden. Richtig. Manchmal klappt es eben doch mit dem Maulkorb bei den Journalisten. Richard Maßleitner ist in der Nacht zum Donnerstag zwischen Mitternacht und 2 Uhr erschossen worden. Bei den Nachbarn haben wir nichts rausgekriegt. Wir haben über 70 Personen vernommen. Niemand hat etwas gehört oder gesehen. Aber ich habe was Interessantes. Eine Verbindung zwischen Maßleitner und Malik. Was? Schieß los. Ich habe hier ein Foto der Abgangsklasse der Militärstabsschule von 1965. Der dritte Mann von links in der unteren Reihe ist Richard Malik. Der zweite von rechts in der mittleren Reihe ist Richard Maßleitner. Zeig her. 1965, hast du gesagt? Exakt. Sie sind im April 64 eingezogen worden und haben Ende Mai 65 ihren Dienst beendet. Hast du die Daten von allen? Nur Namen und Geburtsdaten bisher. Das wird eine Weile dauern. Wir teilen die 33 Namen unter uns auf. Jeder von uns versucht, die Leute übers Wochenende ausfindig zu machen. Und seid vorsichtig. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es einer von denen hier ist, den wir suchen. Sollen wir die Öffentlichkeit informieren? Besser nicht. Der Polizeipräsident wäre sicher nicht begeistert, wenn plötzlich 33 Leute zu ihm kommen und um Polizeischutz rund um die Uhr bitten. Denkt daran, erzählt nicht zu viel. Morgen ist die Beerdigung von Maßleitner. Sollen wir uns da mal umsehen? Auf jeden Fall. Und nehmt einen Polizeifotografen mit. Der soll jeden aufnehmen, der sich in der Nähe des Grabes blicken lässt. Okay. Ja, Van Veterin? Hallo, hier ist Enzo Fahringer. Ich bin ein Kollege von Richard Maßleitner. Ich arbeite an derselben Schule. Aha. Was wollen Sie? Nun ja, mir ist eingefallen, dass Maßleitner irgendwas von anonymen Anrufen erzählt hat. Ah. Jemand hat ihn öfters angerufen und ihm eine Melodie am Telefon vorgespielt. Was für eine Melodie? Das weiß ich nicht. Soweit ich mich erinnere, hat er die Stimme auch gar nicht gehört. Er sagte, es spielte immer nur wieder diese Musik. Wann hat er denn zuletzt davon gesprochen? Das war wohl eben an dem Tag, als ich mit ihm bei Freddy's gewesen bin. Als er erschossen wurde. Oder vielleicht am Tag davor. Er ist also mehrmals angerufen worden? Ja, wahrscheinlich. Und er wusste nicht, wer dahinter steckte? Nein. Ich glaube nicht. Hat keiner von euch irgendeine Idee? Nur so eine kleine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie unlogisch oder irrational auch immer sie sein mag. Ich tappe hier völlig im Dunkeln. Was ist mit den Leuten von der Militärschule? Ich denke, wir sollten versuchen herauszubekommen, ob irgendwas geschehen ist, das in irgendeiner Art und Weise traumatisch gewesen sein kann. Traumatisch? Das hätte doch bei unseren Befragungen auftauchen müssen. Ja, schon möglich, aber man weiß ja nie. Und diese Musik? Ja, es scheint, als hätten sowohl Malik als auch Maßleitner kurz vor der Tat merkwürdige Telefonanrufe bekommen von jemandem, der kein Wort gesagt, nur eine Melodie gespielt hat. Was war das für eine Musik? Ja, das wissen wir doch nicht. Es handelt sich hier um geplante Taten, keine Zufallstreffer. Genauestens geplant. Offenbar. Jedenfalls habe ich nicht vor, das mit der Telefonmusik den Journalisten mitzuteilen. Zumindest noch nicht. Das ist alles ziemlich beunruhigend. Du meinst, es werden noch mehr? Ja. Ich fürchte auch. Darum müssen wir natürlich die übrigen 33 warnen. Die noch im Leben sind. Ja. Münster, du kannst einen Brief entwerfen, den wir ihnen schicken. Achte genau auf die Formulierungen. Du bist Innix, oder? Ja. Wiedersehen. Lange nicht gesehen. Also, ich habe schon ein paar Mal versucht, dich zu erreichen. Ich meine, bevor du angerufen hast. Ist dir klar, was da vor sich geht? Ja, ich weiß nicht. Die anderen beiden sind umgebracht worden. Ja. Was glaubst du, wer das getan hat? Sie. Das war wohl sie. Sie ist tot. Was? Ja, Es muss jemand gewesen sein, der es für sie gemacht hat. Ich glaube, es ist ihre Tochter. Die Tochter? Ja. Ich habe versucht, sie aufzuspüren, aber sie ist nicht zu finden. Du hast versucht? Sie hat Mitte Januar ihre Wohnung in Stamberg verlassen und niemand weiß, wo sie hin ist. Woher? Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Diese verdammte Hündin wird uns nicht erwischen. Hast du auch solche Musikanrufe bekommen? Nein. Ich aber, meine Fresse. Dann bist du also an der Reihe. Kann sein. Entschuldigung. Aber fühle ich nicht zu sicher. Wir müssen sie fertig machen, bevor sie uns fertig macht. Da sind wir uns doch einig. Tja. Heute Abend kann es soweit sein, ist dir das klar? Oder morgen? Die nächste Person, die an deiner Tür klingelt, das kann sie sein. Kapierst du das? Diese Musik. Zweimal. Ein paar Mal hat jemand angerufen und wieder aufgelegt, als meine Frau sich gemeldet hat. Jedenfalls ist es diese Scheißmusik. Ich komme nicht mehr drauf, wie sie heißt, aber wir haben sie die ganze Zeit gedudelt. Ja, ich brauche dich wohl nicht dran zu erinnern. Du warst schließlich ziemlich nüchtern. Ich war nicht nüchtern. Du weißt genau, dass ich das nicht war, sonst hätte ich nie... Schon gut. Das müssen wir jetzt nicht wieder keuen. Ich habe nachgedacht, aber ich habe die Scheibe nicht mehr. Kann man den Anruf nicht zurückverfolgen? Versuch doch mal, du scheinst überhaupt nichts zu begreifen. Natürlich können wir die Polizei einschalten und dann so viel Schutz kriegen, wie wir wollen. Aber ich dachte, wir wären uns darüber einig, dass wir das nicht tun. Okay, einverstanden. Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe selbst Familie. Frau, drei Kinder, sogar ein Enkelkind. Zum Teufel, meine Welt kann wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Aber wenn du Zweifel hast, dann sag es jetzt. Ich schaffe das auch allein. Dachte nur, es wäre für uns beide ganz sinnvoll, zusammenzuarbeiten und die Verantwortung zu teilen. Ja. Wenn du nicht mitmachen willst, dann sag es jetzt. Nein, nein, ich mache mit. Wie bleiben wir in Verbindung? Telefon. Früher oder später muss sie in unserer Nähe auftauchen. Verflucht nochmal, dieser Fall irritiert mich. Mein Pickel am Hintern, wenn du mir den Vergleich erlaubst, der sitzt da und nichts passiert. Aber er wächst und wächst. Ja, bis er platzt. Und was meinst du, wann es soweit sein wird? Keine Ahnung. Was gibt's denn Neues vom Militär? Offensichtlich sind sie sehr um das Renommee ihrer Schule besorgt. Die Militäreulen. Aber es sieht nicht so aus, als würden sie etwas verheimlichen. Und keiner hat nach dieser Telefonmusik gefragt? Keiner. Es haben nur einige um Polizeischutz gebeten. Malik und Maßleitner. Es muss irgendeinen Zusammenhang geben. Und wenn er noch so klein ist. Ja, Innings? Ich habe sie gesehen. Sie war mir auf den Fersen. Ziemlich dreist, finde ich. Aber ich habe den Spieß jetzt umgedreht. Beinahe hätte ich sie schon gehabt. Ich mach weiter. Ich lass wieder von mir hören. Bis dann. So, ein Match können wir noch. Dann muss ich aber nach Hause. Wartet Winnie mit dem Essen auf dich? Im Gegenteil. Ich habe ihr versprochen, sie heute Abend auszuführen. Was Besonderes? Naja, wir haben da so ein Abkommen. Und jetzt hat sie ein Essen bei mir gut. Ich habe gestern in der Badewanne mit ihr über unseren Fall gesprochen. Na, und? Ja, sie hatte da eine ganz eigene These. Sie denkt, ein Mörder, der auf das Opfer zwei Schüsse in den Unterleib abfeuert, wenn es schon tot daliegt, muss eine Frau sein. Eine Frau? Eine gekränkte Frau vielleicht, entwürdigend behandelt, jedenfalls nicht verrückt. Beim Baden, da sind mir auch manchmal die besten Ideen gekommen. Leider war ich da schon allein. Vielleicht hätten solche Abkommen unserer Ehe auch ganz gut getan. Ja, Innings? Guten Tag, Herr Innings, mit der Neckier Kriminalpolizei. Wir hätten noch ein paar Fragen an Sie. Sind Sie einverstanden, dass wir heute noch mal vorbeikommen? Ja, worum geht es denn? Nur ein paar Routinefragen. Ach so, ja. In einer halben Stunde etwa? Ja, gut. Kommen Sie herein. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Ja, danke. Falls Sie etwas Gebäck mögen. Danke. Ja, es gibt da also noch ein paar Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Ist was passiert? Warum fragen Sie? Soll das aufgenommen werden? Das ist das letzte Mal nicht gemacht worden. Wir arbeiten unterschiedlich. Sind Sie bereit? Tja. Gut. Erkennen Sie die Melodie wieder? Let's take the phone off the hook. Turn the lights way down low. Baby, put down that book. Tell the maid to go. Der Ermordete ist ein gewisser Karl Enings. Er ist gestern am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr in seinem Haus in Löwingen erschossen worden. Enings war allein zu Hause. Er wurde von insgesamt 5 Schüssen getroffen. 3 in die Brust, 2 in den Unterleib. Die Waffe war wahrscheinlich eine Behringer 75. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass es sich um dieselbe Waffe handelt, die im letzten Monat bei den Morden an Richard Malik und Richard Maßleitner benutzt wurde. Es ist also möglich, dass wir es hier mit einem Serienmörder zu tun haben. Aber es gibt offenkundig auch einen Zusammenhang zwischen den bisherigen Opfern. Alle drei gehören zu einer Gruppe von insgesamt 35 Personen, die in den Jahren 1964 und 1965 ihre militärische Grundausbildung in Mardam absolviert haben. Wie wird die Polizei weiter vorgehen? Unsere Bemühungen konzentrieren sich darauf, das Motiv für diese Taten zu finden und gleichzeitig den anderen aus der Gruppe den bestmöglichen Schutz zu geben. Ich glaube, da ist kein Schutz gut genug. Soweit unser Bericht von der Pressekonferenz zu den Serienmorden in Mardam. Sehen Sie nun eine Zusammenfassung weiterer Nachrichten des Tages. Es ist ja wohl unglaublich. Der Mörder ruft an, wird hereingelassen, setzt sich aufs Sofa und trinkt Tee. Dann holt er die Pistole raus und erschießt Innings. Ist doch nicht zu fassen. Anschließend geht er in aller Ruhe nach Hause. Schlussfolgerung? Er kannte ihn. Oder sie. Sie? Du meinst, die Schüsse in den Unterleib legen das nah? Ja, das meine ich. Hat eigentlich jemand die Bankkonten der drei Opfer überprüft? Die Bankkonten? Was willst du denn damit? Es schadet doch nichts, da mal nachzugucken. Wenn es stimmt, dass diese drei irgendwas gemeinsam hatten, dann scheint das das Licht zu scheuen. Und sowas pflegt seine Spuren in Kontoauszügen zu hinterlassen. Also, ich weiß nicht... Könnte nicht unwichtig sein. Mach das, Moreno. Wenn die drei irgendeine gemeinsame dunkle Vergangenheit haben und sie genau wussten, wer der Täter ist... Warum hat Innings ihn dann hereingelassen und ihm Tee angeboten, bevor er sich hat erschießen lassen? Naja, er oder sie, meine ich, muss sich wohl verkleidet haben. Oder aber sie wissen zwar, wer es ist, kennen die betreffende Person aber nicht von Angesicht. Also, wenn es sich um eine kleinere Gruppe handelt, hinter der Täter her ist, dann muss Innings doch geahnt haben, dass er bald an die Reihe kommt, oder? Ja, falls er der Letzte war. Und was gibt's Neues vom Detektiv Jedermann? Ziemlich viel blödsinnige Anrufe. Aber eine Meldung scheint interessant zu sein. Kathrine Kröller, Zimmernachbarin. Ich werde mich später um sie kümmern. Von Innings Frau haben wir erfahren, dass er sich am Freitagabend in der Stadt zum Essen verabredet hatte. Klemmt euch mal dahinter. Bis Montagnachmittag spätestens will ich wissen, wo Innings war und mit wem. Weißt du schon, wann du heute Abend nach Hause kommst, Werner? Ich fahre für eine Weile weg. Ach. Ja. Und warum? Geschäfte. Wird wohl ein paar Wochen dauern. Paar Wochen? Und wohin? An verschiedene Orte. Unter anderem nach Hamburg. Da gibt es einige Geschäftspartner, die ich treffen muss. Verstehe. Wie läuft es? Was? Na, die Geschäfte. Du schienst in den letzten Tagen etwas gestresst. Quatsch. Wirklich? Natürlich. Dann ist ja gut. Du lässt aber auf jeden Fall von dir hören. Ja? Natürlich. Ja? Biedersen? Ach, du bist es. Ich wollte dich sowieso gerade anrufen. Ich muss dringend mal reden. Werner ist eben los. Und gerade so nebenher erfahre ich, er will ein paar Wochen wegbleiben. Er erzählt dir nichts. Ich mache mir wirklich Sorgen. Dienstagabend kam er erst ganz spät. Väter denn hier? Ich bin gerade auf dem Weg zu Katharine Kröller. Schätze, dass ich spätestens in 2 Stunden wieder im Haus bin. Bis später. Frau Kröller, Sie haben also eine Frau gesehen, die am Telefon einen kleinen Kassettenrekorder benutzt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Frau Adler, meine Nachbarin, hier im Flur. Dieses Telefon ist nur für uns Mieter. Da habe ich Sie stehen sehen. Sie hat ein Aufnahmegerät an den Hörer gedrückt, so einen kleinen Kassettenrekorder. Adler? Ja, Maria Adler. Wir sind hier 4 Untermieter, aber ich kenne sie überhaupt nicht. Sie bleibt meistens für sich. Und wann war das mit dem Telefon? So ungefähr vor 3 Wochen. Welches Zimmer ist es? Da drüben das? Hm. Maria Adler. Ja. Wissen Sie, ob sie jetzt zu Hause ist? Nein, ich habe sie heute nicht gesehen, aber sie ist keine laute Mieterin. Es ist also möglich, dass sie da ist. Kann ich mir das mal ausleihen? Ja. Die Statue hat mir jemand aus Afrika mitgebracht. Warum? Die erste Tür da. Ja. Ja, gehen Sie lieber wieder in Ihr Zimmer. Scheiße. So leer, als hätte hier nie jemand gewohnt. Sie ist abgehauen. Wo finde ich Ihre Vermieterin? Sie wohnt unten. Übrigens, wann haben Sie Frau Adler das letzte Mal gesehen? Ich glaube gestern, ja, gestern Nachmittag. Einhard? Ja? Es hat etwas länger gedauert, weil ich noch mit der Vermieterin gesprochen habe. Ich denke, sie war es. Die Vermieterin? Wie witzig. Sie hat dort ein Zimmer gemietet unter dem Namen Maria Adler seit dem 14. Januar. Warte mal, ich schreib's auf. Ja, nimm das gleich ins Protokoll. Für 3 Monate, Miete im Voraus bezahlt. Ah, und gibt's Fingerabdrücke? Fingerabdrücke werden wir bekommen, denke ich. Sonst nicht den kleinsten Papierschnipsel hinterlassen. Also abgehauen. Und wann? Gestern Abend. Frühestens Nachmittag. Ah. Da wurde sie zuletzt gesehen. Apropos, Phantombild ist in Auftrag. Mein Instinkt sagt mir, dass wir sie im Strafregister vergeblich suchen werden. Aber guckt natürlich nach. Ja, versteht sich. Warum hat sie sich gerade jetzt davon gemacht? Einen Tag, bevor wir den Tipp bekamen. Kann sein, ihr Auftrag ist beendet. Kann sein, es geht noch weiter. Lass von dir hören, wenn es was Neues gibt. Ja, okay. Das Phantombild, danke. Münster sorgt dafür, dass das morgen in allen großen Zeitungen gut sichtbar gedruckt wird. Das Bild müsste der Realität eigentlich ziemlich nahe kommen. Immerhin haben die beiden sie ja jeden Tag gesehen, mehr oder weniger. Über einen Monat lang. Morgen wird alle Welt sie gesehen haben. In Restaurants, auf Parkplätzen, auf Friedhöfen, in Taxis, Bussen, Geschäften, Kinoschlangen. Warte mal, sag das nochmal. Was denn? Was du gerade runtergeleiert hast. Warum? Vergiss es. Friedhöfe. Haben wir nicht jemand zu Maßleitners Beerdigung geschickt? Moreno? Ja? Besorg uns seine Fotos. Bin schon weg. Glaubst du, dass sie da war? Nur so ein Gefühl. Sag mal, dem Bild nach kann diese Frau doch kaum älter als 40 sein. Ja, und? Das bedeutet, dass sie gerade mal 10 war, als die Ermordeten zur Stabsschule gingen. Ich weiß. Und was willst du damit sagen? Ich glaube, das sollte Münster selbst herauskriegen. Da, bitte. Hier. Und hier. Das ist sie. Stimmt, sie ist es. Als hätte unser Phantomzeichner das Foto als Vorlage gehabt. Danke, Moreno. Das ist ja schnell gegangen. Sag dem Fotografen, er soll uns Vergrößerungen von diesen beiden machen. Hast du über das Motiv nachgedacht? Das tue ich seit einem Monat. Aha. Und was denkst du? Also für mich geht es eindeutig um Vergewaltigung. Das erklär mir mal. Es muss sich um eine Frau handeln, die für irgendwas Rache nehmen will. Nur ihr Alter macht das Ganze etwas kompliziert. Sie muss ja damals sehr jung gewesen sein. Er ist ein Kind. Jünger, als du denkst, Reinhard. Ach so. Genau. So, Leute. Wer hat was Neues? Im Register ist sie nicht. Was Neues? Was ist mit Innings? Wir wissen jetzt, wo er war, aber noch nicht mit wem. Zeugen aus dem Restaurant? Nur der Kellner, aber der hat den Mann, mit dem Innings dort war, kaum richtig gesehen. Wir haben doch jetzt die neuen Fotos von allen aus dem Jahrgang. Fragt ihn trotzdem, ob er einen auf den Bildern erkennt. Ich hatte mir doch die Bankkonten von den drei Opfern vorgenommen. Ja? Und? Alle drei haben tatsächlich zur gleichen Zeit, nämlich 1976, recht hohe Beträge von ihren Konten abgehoben. Lass hören. Ja, am 8. Juni Malik 10.000. Und einen Tag später Maßleitner die gleiche Summe und Innings 12.000. Und was denkst du, heißt das? Erpressung. Gut, Moreno. Krieg raus, ob noch andere in der Gruppe ähnliche Transaktionen gemacht haben. Kleinigkeit. Bei 32 Bankkonten und mindestens so viel Sondergenehmigungen, die dafür einzuholen sind. Und du kannst mit denen im Norden anfangen. Vielleicht wirst du ja bald fündig und Münster übernimmt die andere Hälfte. Ich weiß, es könnte das Dümmste sein, was mir passiert, auch noch Spuren zu hinterlassen. Aber ich liebe nun mal das Risiko. Und ich werde sie kriegen. Und kein Mensch wird je davon erfahren, wer das war. Ich habe jetzt die Schnauze voll von Grübeln und Alleinsein. Und es tut gut, die eigene Stimme zu hören. 12 nicht. In einem elenden Hotel. Ungefähr genauso viele Flaschen. Und nichts als das verfluchte Warten. So weit hat mir noch keiner getrieben. Hätte sie mich in dieser schrecklichen Zeit gefunden, hätte sie gewonnen, das weiß ich. Aber sie hat mich nicht gefunden. Und jetzt bin ich bereit. Wie viele haben wir noch nicht erreicht? 3. Warum? Verreist, 2 geschäftlich. Einer macht Urlaub, ist bei seiner Tochter in Argentinien. Und die anderen beiden? Der eine ist irgendwo in Südostasien, kommt aber nächster Tage zurück. Und der dritte ist irgendwo in der Nähe. Irgendwo? Ja, seine Frau weiß das nicht so genau. Anscheinend ist er öfters auf Geschäftsreise. Er hat eine Importfirma. Name? Werner Biedersen. Gut. Irgendwas müsste ja langsam mal auftauchen. Nun, nicht noch eine Leiche. Und jetzt bin ich bereit. Es musste einen Weg geben. Eine Möglichkeit, diese verfluchte Hündin umzubringen. Es geht auch um die anderen. Meine Kameraden, die sie umgebracht hat. Ihre Witwen und Kinder, die Leben, die sie mit ihrem blutigen Rachefeldzug zerstört hat. Nur weil all das Leid, das sie angerichtet hat, ist es meine verdammte Pflicht, sie zu töten. Wie? Auftauchen, mich blicken lassen. Ihr die Chance geben, zuerst zuzuschlagen. Parieren und sie töten. Sie mit ihren eigenen Waffen herausfordern. Ich liebe das Risiko. Aber ich habe auch gar keine andere Chance. Denn das Einzige, was sicher ist, ist, so wie auf dem Zeitungsfoto wird sie nicht aussehen, wenn sie mir gegenübertritt. Ich muss sie also in eine Falle locken. Hallo? Frau Biedersen? Ja? Mein Name ist Pauline Hansen. Ich bin eine Geschäftspartnerin Ihres Mannes, aber ich fürchte, wir haben uns nie kennengelernt. Nein. Nein, das haben wir sicher nicht. Mein Mann ist im Augenblick nicht zu Hause. Ich weiß. Ich rufe aus Kopenhagen an und ich habe es auch schon in seinem Büro versucht, aber dort ist mir gesagt worden, er wäre auf einer Geschäftsreise. Das stimmt. Ich weiß nicht, wann er nach Hause kommt. Und Sie wissen nicht, wo er ist? Nein. Wie schade. Ich würde nämlich gern ein Geschäft mit ihm besprechen, von dem ich sicher bin, dass es ihn interessieren wird. Eine ziemlich günstige Gelegenheit, relativ viel Geld, aber wenn ich ihn nicht erreichen kann... Warten Sie. Ja? Er hat vor kurzem hier angerufen und mir gesagt, er würde wohl eine Weile in die Hütte gehen. In die Hütte? Ja, wir haben in Wahrheim so ein kleines Ferienhaus. Vielleicht können Sie ihn dort erreichen, wenn Sie Glück haben. Gibt es da Telefon? Nein, aber Sie können im Wirtshaus des Ortes anrufen und eine Mitteilung hinterlassen. Bitte wo? im Wirtshaus, aber ich weiß nicht, ob er wirklich dort ist. Es ist einfach eine Vermutung. Wahrheim, sagten Sie? Ja, zwischen Ulming und Ostwerdingen. Nur ein kleines Dorf. Vielen Dank. Ich werde es versuchen, aber wenn Sie von ihm hören, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie ihm ausrichten, dass ich angerufen habe. Ja, natürlich. Blöde Ziege. Muss sie also in eine Schale locken. War einfach Glück, würde es später heißen. Hätte genauso gut sein können, dass sie mich erwischt. Nur gut, dass ich mich vorbereitet hatte. Notwehr. Scheiße, sie ist Notwehr. Ich brauche nicht mal zu lügen. Nur die Ursache selbst außen vor lassen. Die Wurzeln des Bösen. Dass ich weiß, warum ich an der Reihe bin. Später wird es niemand mehr wissen. Was meinst du, wie groß sind die Chancen, eine 30 Jahre zurückliegende, nicht angezeigte Vergewaltigung herauszufinden? Gering. Woher wissen wir überhaupt, dass es sich um eine Vergewaltigung handelt? Das wissen wir nicht. Aber wir können ja nicht nur da sitzen und Däumchen drehen. Also, an die Arbeit. Ich möchte eine Liste aller Geburten, bei denen die Mutter den Vater als unbekannt angegeben hat. Ungefähr in der Zeit vom Dezember 1965 bis März 66. Ort und Distrikt, Name der Mutter, Name des Kindes. Vor allem Mädchen? Nur Mädchen. Hallo? Spreche ich mit Jelena Walgens? Guten Tag, Frau Walgens. Ich hatte vor einigen Tagen ein Zimmer bei Ihnen vorbestellt und ich könnte morgen kommen. Sagen Sie, wie lange fährt man eigentlich von Ihnen nach Wahrheim? Später wird es niemand mehr wissen. Zwei Dinge begleiten mich. Das erste sind Kopfschmerzen. Das zweite ist ein Gedanke. Der Gedanke, dass sie vielleicht gar nicht kommt. Dass das vielleicht genau die Strafe ist, die sie mir zugedacht hat. Mich warten zu lassen. Auf meine Mörderin zu warten, die nie kommt. Auf den Tod, der sich hinauszögert. Hallo? Hallo, Entschuldigung. Ja? Ich kennen Sie einen Herrn Biedersen? Ja. Der wohnt, wenn er da ist, immer in der alten Siedlung da hinten. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich da hinkomme? Ja, fahren Sie da vorne, sehen Sie den Briefkasten und die Telefonzelle? Da müssen Sie in den Weg rein und dann fahren Sie mal, weiß ich, vielleicht 100 Meter. Sechster März. Ich habe Biedersen im Visier. Sehe ihn ins Wirtshaus gehen und nicht wieder herauskommen. Am nächsten Abend das Gleiche. Während er sich da drinnen aufhielt, habe ich mir sein Haus angeschaut. Von der Straße aus. Bin dann zurückgefahren. Überlege, wie ich vorgehen soll. Er muss es doch wissen. Schließlich hat er mich ja hergelockt. Das war mir sofort klar. Und, hast du deiner Schönen heute Morgen Frühstück ans Bett gebracht? Was? Warum sollte ich? Weißt du denn nicht, was für ein Tag heute ist? Nein. 8. März. Internationaler Frauentag. Ach du Scheiße. Da muss ich was kaufen. Danke für den Hinweis. Hast du Frühstück gekriegt? Natürlich. Sowohl als auch. An die Arbeit, Kollege. Was ist das denn hier zum Beispiel? Das ist eine Notiz zu Melgarves. Melgarves? Gib mir mal ein Stichwort. Das ist einer aus der Gruppe in der Militärschule. Er lebt jetzt in Irland und hat von dort angerufen, um irgendwas mitzuteilen. Und dann ist er anscheinend unter den allgemeinen Anrufen gelandet. Wann ist das gekommen? Schon vorgestern. Es muss wohl jemand verschlampt haben. Bring das bloß gleich zu Van Veeteren. Aber erzähl ihm nicht, dass es schon 2 Tage alt ist. 8. März. Bin im Wirtshaus gewesen, habe mir die Lage angeschaut. Biedersen hat mir keine Beachtung geschenkt. 3 Abende hintereinander ohne jeden Unterschied. Das bedeutet mit größter Wahrscheinlichkeit, dass der 4. und 5. Abend genauso verläuft. Ich habe das Spiel wieder in der Hand. War doch Zeit. Ein einziger ist noch am Leben. Melgavis? Guten Tag, Herr Melgavis. Mein Name ist Van Veeteren. Ich leite die Ermittlungen. Sie haben Informationen für uns. Worum geht es da? Ich weiß nicht, ob es wirklich wichtig ist. Schießen Sie los. Es wäre nett, wenn Sie ein bisschen lauter reden könnten. Die Verbindung ist nicht besonders gut. Ja. Was mir eingefallen ist, ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber es ist etwas, in das die 3 Opfer, also Malik, Maßleitner, Innings, verwickelt waren. Ja. Ja, ja. 2 Tage bevor unsere Dienstzeit beendet war, gab es da ein Abschlussfest. Eine Veranstaltung, an der alle teilnahmen. Nur Männer, keine Frauen. Es wurde natürlich so einiges getrunken. Das ging bis weit in die Nacht. Ja. Verstehe. Könnten Sie jetzt zu dem kommen, was Sie mir eigentlich sagen wollten, Herr Melgavis? Ja. Also, die bis zum Schluss noch geblieben waren, zogen in Grüppchen durch die Stadt. Brüllten herum, ziemlich laut, fürchte ich. Und da stieß ich auf sie. Sie standen in einem Hauseingang und hatten ein Mädchen bei sich. Sicher nicht älter als 17, 18, denke ich. Und sie bedrängten sie ziemlich heftig. Bedrängten sie? Was meinen Sie damit? Das können Sie sich doch denken. Na, schon möglich. Und sie war keine Prostituierte? Vielleicht. Bitte? Vielleicht auch nicht. Ich wurde auch erst am nächsten Tag so richtig aufmerksam. Am nächsten Tag? Was war da? Eigentlich kannte ich nur Innings etwas näher und er war in diesen letzten beiden Tagen nicht so wie sonst. Ich glaube, ich habe ihn sogar gefragt, wie es mit dem Mädchen gelaufen ist, aber er hat ganz ausweichend geantwortet. Und was denken Sie, was passiert ist? Ich weiß es nicht. Wir sind ja dann am Tag danach entlassen worden, da hatten wir genug anderes im Kopf. Ja, natürlich. Und an welchem Tag war dieses Fest? Können Sie mir das sagen? Das muss am 29. Mai gewesen sein. Am letzten war ja unser Dienst beendet. Am 29. Mai 1965. Malik, Maßleitner und Innings also. Waren da noch mehr? Wie bitte? Waren da noch mehr? Ja, es waren 4. Ja? Biedersen war noch dabei. Werner Biedersen? Ja, er und Maßleitner waren sozusagen die Anführer. Außerdem hatte Biedersen ein Zimmer in der Stadt. Haben wir ihn? Ob wir ihn haben? Zum Teufel nein. Er ist seit mehreren Wochen verschwunden. Es ist aber Biedersen, oder? Biedersen, ja. Er ist an der Reihe. Und was ist mit seiner Frau? Sie ist nicht zu Hause. Ich versuche die ganze Zeit schon, sie anzurufen. Wo wohnen Sie? In Saaren. Also im Norden. Ja, es passt alles. Wie weit ist es bis dahin? So ungefähr 150 bis 200 Kilometer. Nun gut. Wir tun Folgendes. Reinhard und ich fahren nach Saaren. Ihr versucht weiter, seine Frau zu erreichen. Sagt ihr nur, sie soll zu Hause bleiben, bis wir kommen. Haltet uns über Funk auf dem Laufenden. Bist du dir sicher, dass es so eilig ist? Nein. Aber wenn man 7 Wochen in einer Zwangsjacke war, ist es verdammt nochmal an der Zeit, sich etwas zu bewegen. Auf meine Mörderin zu warten, die nie kommt. Auf den Tod, der sich hinauszögert. Ich muss endlich begreifen, dass mein ganzes Vorhaben nichts bringt. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Sie wird mir nicht auf dieser Bühne begegnen. Sie weigert sich, mich unter meinen Bedingungen zu treffen. Die feige Hündin. Und ich werde sie trotzdem besiegen, verfluchte Mörderhure. Meine Waffe liegt immer zugriffbereit da. Noch eine Nacht. Eine letzte. Wie es danach weitergehen soll, weiß ich noch nicht. Nach dieser tagelangen Anspannung hier fällt mir im Moment auch nichts mehr ein. Morgen fahre ich hier weg. Thank you. Reno hier. Wir haben Frau Biedersen erreicht. Wo seid ihr? Etwa 10 Minuten vor Saaren. Sie erwartet euch. Danke, Moreno. Was wollen Sie eigentlich? Wir haben Anlass anzunehmen, dass Ihr Mann in Gefahr ist. Können Sie uns sagen, wo er sich im Augenblick befindet? Wo? Nein, ja doch, vielleicht, aber das kann doch nicht sein. Liebe Frau Biedersen, wir müssen nur wissen, wo er ist und alles wird in Ordnung kommen. Entschuldigen Sie, er ist im Augenblick in der Hütte, nehme ich an. Jedenfalls hat er mich vor ein paar Tagen von dort aus angerufen. Was ist das für eine Hütte? Ja, also wir haben da so ein Ferienhaus eigentlich. War es das Elternhaus meines Mannes? Er ist dort aufgewachsen. Wo? In Warheim. Haben Sie dort Telefon? Nein. Mist. Ruf die Polizei in Ulming an. Das müsste das nächstgelegene Revier sein und sag ihnen, sie sollen hinfahren und ihn sich schnappen. Mit welcher Begründung? Das ist mir scheißegal. Denk dir aus, was du willst. Meine Güte, wie viele Frauen sind denn hier? 8. März, Internationaler Frauentag. Dann sieht das immer so aus hier. Alle Frauen aus dem Ort sind hier. Blöde Idee. Nun ja, aber gut fürs Geschäft. Du kannst dich ja hier in die Ecke setzen, dann kommen sie dir nicht so nahe. Bier und ein Whisky, wie immer? Klar. Frau Biedersen. Ja, Frau Biedersen, bitte. Wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Wochen. Ja, fast vor 3 Wochen. Gibt es irgendjemanden außer Ihnen, der weiß, wo Ihr Mann jetzt ist? Nein. Bitte denken Sie genau nach. Nein. Obwohl, eine Frau aus Kopenhagen hat angerufen. Sie hat behauptet, dass sie eine Geschäftsfreundin meines Mannes ist. Und dann hat sie gefragt, ob ich wüsste, wo er wäre, wo sie ihn erreichen könnte. Und da haben Sie es ihr gesagt? Ja. Glauben Sie, ne? Na, noch eins, Biedersen? Ja, klar. Ich muss nur erst den Druck loswerden. Muss mal pissen. Nur gut, dass man zumindest hier drin seine Ruhe hat. Die Frauen in allen Ehren, aber... Wer hat ihn gefunden? Ich. Wer sind Sie? Mir gehört der Laden hier. Ich bin aufs Klo gegangen und da lag er. In die Eier geschossen. Widerlich. Ich glaube, das muss dieser andere da gewesen sein. Ein Mann? Ja, da hinten hat einer gesessen. Und der ist kurz nach Biedersen zum Klo gegangen. Wo ist er jetzt? Tja, wo ist er? Heißt einer von Ihnen Van Veeteren? Ja, warum? Dieser Brief lag da hinten auf dem Tisch. Ich warte auf Sie. Ich will noch ein bisschen. Wo gibt es hier ein Telefon? Was zum Teufel ist denn los? Wo fahren wir hin? Lies den Brief. In der Ablage. Ich warte auf Sie. Jelena Walgens kann Ihnen sagen, wo ich bin. 2 Zeilen, keine Unterschrift. Frau Walgens sagt, es ist das letzte Haus von den dreien. Lass uns reingehen. Wenn du willst, gehe ich vor. So weit kommt's noch. Keiner da. Komm rein! Hier ist ja noch ein Brief. Dieselbe Handschrift. Derselbe Adressat. Bitte. Diese verfluchte Präzision. Um 22 Uhr fahre ich mit der Fähre von Ostwerdingen zu den Inseln. Die Zeit ist knapp. Ich werde mich kurz fassen. Zur Beerdigung meiner Mutter kam nur ein einziger... Reinhard, wie spät ist es jetzt? 1:15. Nimm Kontakt zur Fähre auf. Sie müssen sie durchsuchen. Ja, gut. Oh, scheiße, ich habe mein Handy im Auto vergessen, aber ich erledige das. Zur Beerdigung meiner Mutter kam nur ein einziger Mensch. Das war ich. Das war ich. Ich will kein Verständnis. Aber ich möchte, dass Sie wissen, was das für Männer waren, die ich getötet habe. 2 Wochen bevor sie starb, hat meine Mutter mir erzählt, wie ich gezeugt wurde. Es war in der Nacht zum 30. Mai 1965. Meine Mutter war 17 Jahre alt und unschuldig. Sie vergewaltigten sie 2 Stunden lang in einem Studentenzimmer in Mardam. Mein Vater. Das waren 4 Männer. Während meiner Schöpfung spielte man Musik. Immer wieder die gleiche Platte. Meine Mutter kaufte sie später. Ich hab sie noch. Als sie mit meiner Mutter fertig waren, schleppten sie sie in ein Gebüsch in einem Park. Verdammt nochmal, Reinhard. Du und ich, wir sitzen hier in dieser Scheißbruchbude mitten im Wald, mitten in der Nacht und warten. Ja, könntest du so nett sein und mir sagen, worauf wir warten? Auf das, was noch fehlt. Wir müssen schließlich unsere Rollen zu Ende spielen. Ja, Van Peteren hier. Schmidt, Hafenpolizei von Arnold. Wir sind das Schiff jetzt durchgegangen und es scheint zu stimmen, was Sie gesagt haben. Eine Passagierin wird vermisst. Habt ihr ihren Namen? Natürlich, die Kabine ist auf den Namen Biedersen gebucht. Biedersen? Ja, aber es wird nie nach einem Ausweis gefragt, wenn bar bezahlt wird. Biedersen. Hallo? Sind Sie noch da? Ja. Gibt es sonst noch was oder können wir jetzt auslaufen? Wir haben schon über 1 Stunde Verspätung. Natürlich, natürlich, leidenlos. Was denkst du, wie sie heißt? Ja. Sie brauchen meinen Namen nicht zu kennen, um zu wissen, wer ich bin. Ich nehme an, die Hafenpolizei hat mein Verschwinden gemeldet. Damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, von Väterin. Verfluchte Präzision. Die Frau mit dem Muttermal. Hörspiel von Tanja Schmidt. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Håkan Nesser. Aus dem Schwedischen übersetzt von Christel Hildebrandt. Mit Liv-Juliane Barin, Hans Teuscher, Wolfgang Kondrus, Tilmar Kuhn, Petra Hartung, Hüseyin Michael Cirpici, Max Volkert Martens, Tatja Seibt, Klaus Jepsen, Jacqueline McCauley, Klaus-Dieter Klebsch, Herbert Agornik, Helmut Ahner, Götz Schulte, Heike Johannes, Tanja Schmidt, Stefanie Hoster, Christian Gaul, Fred Grätz. Das Schiff Destination 9. März. Mamas Stimme ist zur Ruhe gekommen. Dafür höre ich jetzt die Stimmen, die zum Abflug aufrufen. Das Geld hat für das Ticket noch gereicht. Und in den ersten Wochen wird mir der Rest nützen. Irgendwie gefällt mir die Vorstellung, dass meine Väter mir auf diese Weise dabei helfen, ein neues Leben zu beginnen. Mein eigenes. Schnitt Sabine Winkler, Ton Martin Eichberg, Regieassistenz Gabriele Figge, Funkeinrichtung und Regie Rainer Klute. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.